Die tschechisch-koreanische Freundschaft Gesellschaft Baek Dosan veröffentlichte am 1. Juni eine Erklärung gegen das unmenschliche Verbrechen des südkoreanischen Regimes, die TVRK-Bürgerinnen gruppenweise entführt zu haben.